Es zu dem Tag, guck, vor 10 Jahren war Rappen nur ne Phase. Doch aus Sessions mit den Jungs wurden Festivals und Gagen. Muss die Mädels sich mal fragen, sie fangen lässig an zu blasen. Gott schenkte mir ne Gabel, dir ne hässliche Visage. Aber ey, an sich ist alles okay. Hauptsache ich hab in ein paar Jahren einen Haufen Money und Fame. Mach mir einen großen Namen, indem ich Idioten sage, wie doof sie waren. Scheiß auf die Musik, heute zählt doch nur noch die Promophase. Ich glaub, da bin ich grad paar Leuten auf den Schlitz getreten. Nichts dagegen, dann hat's vielleicht an eurem Krebs gelegen. Sie deswegen hab ich seiner Freundin noch einen Tipp gegeben. Ist auch auf dem Clip zu sehen, ich hab ihr einen mitgegeben. Dass ich gut aussehe, hab ich echt noch nie bestritten. Bitches wollen mich nur ficken, schicken Snaps von ihren Titten. Und du behauptest ernsthaft, meine Texte sind umstritten. Dann tut es mir echt leid, dann hast du Rap noch nicht begriffen. Es geht boom, boom, bap, boom, boom, bap. Das Mixtape ist nur für die echten Fans. Es geht boom, boom, bap, boom, boom, bap. Rappen live und sie filmen mit der Handycam. Es geht boom, boom, bap, boom, boom, bap. Das Mixtape ist nur für die echten Fans. Es geht boom, boom, bap, boom, boom, bap. Was real, Junge, fick deine Baggy Pants. Bin in Form nicht zu stoppen, hab den Vorschuss versoffen. Doch im Gegensatz zu anderen mein Wort nicht gebrochen. Du hast vor, mich zu boxen, Junge, gut, dass du träumst. Ficke Bitches, ey, was juckt mich da der Fußballer, Freund? Amateure, bin gesegnet, sowas kannst du nicht lernen. Mit viel Talent und einem Flow wie von einem anderen Stern. Kann das erklären, doch bin mir sicher, es wird keiner jetzt checken. Und von der guten, falschen Zeit hab ich das meiste vergessen. Eine Sache weg, schon die nächste Krise am Hals. Das Cash regelt alles, bloß eine aggressive Gestalt. Doch da liegen sie falsch, da diese fiese Gewalt dich nur zurückwirft, wie ein Rugby-Spieler den Ball. Hab ein ziemlich buntes Leben, doch lass mich nicht drüber reden. Ich bin immer noch nicht Fan davon, im Mittelpunkt zu stehen. War nur Spaß, habt ihr Wichser ein Problem? Guck, ich hab einen sehr langen Atem, welcher dir mit Kifferlunge fehlt. Es geht boom, boom, bap, boom, boom, bap. Das Mixtape ist nur für die echten Fans. Es geht boom, boom, bap, boom, boom, bap. Rap alive und sie filmen mit der Handycam. Es geht boom, boom, bap, boom, boom, bap. Das Mixtape ist nur für die echten Fans. Es geht boom, boom, bap, boom, boom, bap. Was real, Junge, fick deine Baggy Pants. Ich hab schon so viele Idioten getroffen. Da kam ein Hurensohn oft wie aus der Pistole geschossen. Kann nichts dafür, verdammt, ich handle meistens intuitiv. Will noch so viel, steckt die ganze Zeit nur in die Musik. Yes. Guck, die hässliche Szene kriegt jetzt echte Probleme, weil sie checken, auf welchem Level ich mich textlich bewege. Yeah. Egal wohin, jede Reise endet daheim. Zu Hause stoppt die Zeit, meine Gang friert sie ein. Es geht boom, boom, bap, boom, boom, bap. Das Mixtape ist nur für